Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Hallo Antje, ich bin's, Bärbel. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass unser Treffen morgen Nachmittag um 17 Uhr vor dem Kino klappt. Kein Problem also. Ich muss doch nicht für meine Großmutter einkaufen gehen. Ach übrigens, habe vorher mit Marianne telefoniert. Sie möchte auch mitkommen. Du hast doch nichts dagegen. Tschüss, bis morgen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Antje, ich bin's, Bärbel. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass unser Treffen morgen Nachmittag um 17 Uhr vor dem Kino klappt. Kein Problem also. Ich muss doch nicht für meine Großmutter einkaufen gehen. Ach übrigens, habe vorher mit Marianne telefoniert. Sie möchte auch mitkommen. Du hast doch nichts dagegen. Tschüss, bis morgen.